Erst danach hörte ich eine laute Stimme von vielen Menschen, die im Himmel riefen, zweiter Alleluja. Rettung, Ehre und Macht gehören unserem Gott, denn seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure gerichtet, weil sie die Erde mit ihrer Schlechtigkeit verdorben hatte, und er hat das Blut seiner Diener an ihr gerecht, 3. Und zum zweiten Mal sagten sie, Alleluja. Der Rauch von ihr steigt für immer auf, 4. Die 24 Ältesten und die 4 Lebewesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sie sagten, Amen, Alleluja, 5. Dann kam eine Stimme vom Thron und sagte, lobt unseren Gott, alle seine Diener, die ihn fürchten, sowohl die Kleinen als auch die Großen, 6. Ich hörte eine Stimme, die wie viele Menschen klang, wie das Rauschen großer Wasser und wie lauter Donner, die rief, 7. Alleluja. Denn der Herr, unser allmächtiger Gott, ist König geworden. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht, 8. Ihr wurde erlaubt, sich mit strahlend weißem Leinen zu kleiden, denn dieses Leinen steht für die gerechten Taten der Heiligen. 9. Und er sagte zu mir, schreibe, glücklich sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind, dann sagte er zu mir, das sind die wahren Worte Gottes, 10. Ich fiel ihm zu Füßen, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin nur ein Diener wie du und deine Brüder, die an Jesus glauben. Bete Gott an, denn die Botschaft von Jesus ist der Geist der Prophetie, 11. Ich sah den Himmel offen, und da war ein weißes Pferd. Sein Reiter heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft gerecht. 12. Seine Augen waren wie Feuerflammen, und auf seinem Kopf waren viele Kronen. Er hatte auch einen Namen geschrieben, den niemand außer ihm selbst kannte. 13. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name ist das Wort Gottes. 14. Die Armeen im Himmel folgten ihm auf weißen Pferden. Sie trugen strahlend weißes, reines Leinen. 15. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, damit er die Völker damit schlagen konnte. Er wird sie mit einem eisernen Stab regieren und er tritt die Weinkelter des zornigen Gerichts des allmächtigen Gottes. 16. Auf seinem Gewand und an seiner Hüfte stand ein Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. 17. Ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die am Himmel flogen, kommt und versammelt euch zum großen Mahl Gottes, 18. damit ihr das Fleisch von Königen, Offizieren, mächtigen Männern, Pferden und ihren Reitern essen könnt, und auch das Fleisch von allen Menschen, sowohl Freien als auch Sklaven, Kleinen und Großen, 19. Ich sah das Tier, die Könige der Erde und ihre Armeen versammelt, um Krieg zu führen gegen den Reiter auf dem Pferd und seine Armee. 20. Das Tier wurde gefangen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor dem Tier Wunder getan hatte. Mit diesen Wundern hatte er die Menschen verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Bild angebetet hatten. Beide wurden lebendig in den See aus Feuer geworfen, der mit Schwefel brannte. 21. Die übrigen Menschen wurden mit dem Schwert des Reiters getötet, das aus seinem Mund kam, und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch.